39, ne? Weiß ich nicht. Natürlich. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des blog.juba.de Podcasts mit Stefan und... Und mit René, auch im neuen Jahr. Ja, aber ich bin René. Ja, du hast ja gesagt mit Stefan, habe ich gesagt mit René. Genau. Sehr klein. Oh. Das bekannte Kühlschrankgeräusch. Ja, das bekannte. Die letzte Ausgabe wurde ja nicht so gut runtergeladen, dass es bekannt sein kann. Achso, ich habe auch noch was Kleines zu trinken. Nee, so harte Sachen trinke ich. Kleiner Waldkauz. Magenbitter. Oder Hubertus-Tropfen. Jetzt hast du genug Werbung gemacht. So, ich weiß ja nicht, ob die Firmen noch... Mach doch den Kühlschrank nochmal richtig zu, damit die Leute es nochmal hören. Ich weiß ja nicht, ob die Firmen noch existieren, für die ich gerade Werbung gemacht habe. Weil die Flaschen sind schon so alt. So. Nächste Woche übrigens bei eBay, wer es haben möchte. Ja, na denn. Das letzte Mal, erstmal, vorerst. Mal schauen. Unser Energy Drink. Unser Rhinos Energy. Prost, René. Prost, Stefan. Und Prost, Julia. Prost, Julia. Julia sitzt noch mit am Tisch. Ja. Julia isst aber. Die mal isst wieder. Auch. Ach, das sollte man jetzt nicht sagen. Hat Spaß, Mensch. Ja, neues Jahr, neuer Blockcast. Ja. Und wieder in neuer Tonqualität. Naja. Wir haben da mal was probiert. Wir hatten ja Feedback, ne? Richtig. Die Maite hat sich an uns gewendet. Mhm. Und wir geben zu, es war nicht die ideale Tonqualität letztens. Nee, sie war anders. Also ich fand sie nicht schlecht. Ja, sie war anders, ungewohnt, aber vielleicht einige Stellen doch ein bisschen zu leise. Aber diesmal haben wir es anders aufgebaut, vielleicht ist es besser. Und wer es jetzt knistern gehört hat, das waren Chips. Also es war keine Störung. Weil René wieder isst während des Blockers. Ich komme ja sonst nicht dazu. Wie immer. Na, du isst doch wie immer, genau. Sitzt hier mit einem riesengroßen Teller Nudeln. Ja. So ist das. Gut, also wir werden aber öfter... auf die Art und Weise den Podcast aufnehmen, ne? Weil das geht irgendwie besser. Also es kommt uns flüssiger vor, weil wir uns sehen. Und ich sehe, wenn Stefan was sagen will. Dann guckt er immer so komisch. Dann melde ich mich immer. Ja, genau. Wie in der Schule. Genau. Achso, hast du nicht Cindy in Marzahn gesehen? Nein. Ja. Da war auch so ein Sketch gewesen. Da, sie kennt nämlich in dem neuen Programm. Ja, ist übrigens nicht Cindy in Marzahn, sondern aus Marzahn. Hab ich gesagt? Nee. Siehst du? Okay. Der Energy Drink, der ich spule daher nochmal zurück. Nee, die sitzt da in einer, die ist Kellnerin in ihrem neuen Programm und da meldet sich ein Gast am Tisch und schnippst so und da sagt sie, wir sind hier nicht in der Schule. Ja, egal, jetzt ist der Gig schon versaut. Weil du gesagt hast, du meldest dich, wenn du was sagen willst. Ach so, ja. Okay. Also wir sind hier nicht in der Schule. Dann werde ich heute Abend nochmal drüber nachdenken. Ja, ja. Was gibt denn dein Zettel her? Mein Zettel, meine Shownotes, meine Vorbereitung, die ich seit 3 Wochen treffe für diesen Blockcast. Mehr vorbereitet. Ja, wie bist du ins neue Jahr gekommen, Dani? Ja gut, ruhig auf dem Lande. Von wegen ruhig. Wieso? Weil der Puls wieder unten war. Ach so, was ja, ist passiert? Wir hatten eine kleine Panne. Ach so? Genau, wir wollten aufs Land fahren. Ach ja, ich erinnere mich. Als ich das Auto einladen wollte... habe ich gemerkt, dass die Zentralverriegelung irgendwie scheinbar nicht funktioniert hat. Zumindest reagierte das Auto auf den Schlüssel nicht. Hm. Habe ich den Schlüssel getauscht mit demselben Erfolg. Also es hat nicht geklappt. Und als ich dann mal mit meinem Computerdenken gedacht habe, okay, du steigst jetzt einfach ins Auto, machst es einmal an und wieder aus, dann müsste es ja alt funktionieren. Steuern alt entfernen. Habe ich gemerkt, dass es gerade nicht mehr anging. Ja. Und da... statt dem Batteriezeichen leuchtet da aber ein Motorzeichen und deswegen ging ich erst von schlimmen Sachen aus, bis ich dann, also ich saß dann im Auto und guckte mich so ruhig um und dann merkte ich, dass hinter mir im Innenraum das Licht glimmte. Ja, und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich vergessen habe, das Licht hinten auszumachen im Auto und so war 3 Tage lang das Licht im Auto an und demnach auch die Batterie leer. Aber man konnte uns helfen. Mit Starthilfe. Und wir sind noch vor 0 Uhr auf unserer Silvesterparty auf dem Land gewesen. 5 vor 12 war dabei am besten. Genau. Und 5 nach 12 seid ihr gefahren. Ja, und das nächste Problem war dann, wir haben halt Starthilfe bekommen. Und dann stand das Auto unten. Und jetzt kannst du das ja nicht einfach sofort wieder ausmachen. Das heißt, wir mussten, schnell während das Auto unten lief, schnell die Sachen zusammenpacken, weil unsere Starthilfe war innerhalb von 10 Minuten da gewesen. Hm. Und dann mussten wir innerhalb von 10 Minuten halt unsere Sachen zusammenpacken. Und das war alles ein bisschen hektisch. Aber es ist sehr gut gegangen. Ja, so ist es ja halt noch. Nochmal. Wie sagt man, fulminant? Nee, fulmi. Aufregend zu Ende gegangen. Nee, wie heißt das Wort? Fulminant. Fulminant ausgegangen. Ja. Ja. Finde ich cool. Julia isst und trinkt und gibt immer Zeichen, was richtig war. Was nicht richtig war. Julia nickt immer. Ich bin ja gut erzogen. Genau. Daumen hoch, Daumen runter. Hm. So war es. Ja, also aber bei der Geschichte jetzt hat Julia fast ausschließlich genickt. Hat alles gestimmt. Also, hat alles gestimmt. Ja. Hast du eine wahre Begebenheit. So wie sonst immer. So, siehst du, deine kurze Frage hat jetzt schon so einen Rattenschwanz ausgelöst. Kann ich ja nichts für. Was ist mit deinem Auto heute gewesen? Meinem Auto? War eingeeist. Ja, weil draußen ist Glatteis, Leute. Mhm. Fahrt bloß nicht mit dem Auto. Trotz Blitzeis hat Stefan sich hergewagt, nur damit wir eine Sendung aufnehmen können, in höchster Qualität. Ja, nachdem meine Mutter 2000 Mal angerufen hat. Er hat, oh, fahr es nicht. Ist glatt, fahr nicht, Stefan. Fahr bloß nicht. Es ist gefährlich. Aber hat ja alles geklappt. Ihr müsst keinen Podcast machen. Genau. Ihr könnt auch, könnt auch mal eine Folge aussetzen. Ja. Nein, also die Hauptverkehrsstraßen ist alles frei gewesen. Kein Problem. Genau. Aber auf den Wegen ist natürlich richtig glatt. Mhm. No? Nö, hat aber super geklappt, soweit. Ja. Ja, und dein? Mein Silvester. Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Ich habe keinen Zettel wie du. Nee, ich habe nicht auf dem Land gefeiert, wo nichts los ist, sondern ich habe einfach mich zu meinem Kumpel begeben, zu Hardy, ihr kennt ihn ja. Zu Hardy aus Berlin. Am Puls der Zeit. Im Herzen Berlins. Ja, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, die Ecke. Und da haben wir schön Silvester gefeiert. Welche Etage wohnen die? Zweite. Links oder rechts? Nee, zweite Etage, man sieht von dort gut. Nein, man kann ja runtergehen. Nein. Ja. Genau, nein. So ein bisschen eng dann, wenn dann 20 Mann am Balkon hängen. Doch, man sieht den Nachbarn gut. Man sieht den Schlafzimmer. Aber diesmal war es doof, weil wir haben wirklich nicht viel gesehen, weil es war sehr vernebelt. Ja. Irgendwie seit 2000 habe ich das Gefühl, ist das Silvester mal zugenebelt. Letztes Jahr fand ich es gar nicht. Also ich kann mich erstmalig 2000 dran erinnern. Ja, da lag es aber am Wetter, dass es richtig ordentlich vernebelt war. Ja, da war so eine Rakete eigentlich für den Arsch. Die war auch so für den Arsch, weil die schießt du hoch, dann macht sie buff und das war's. Ja, aber wenn du sie normalerweise hochschießt und die buff machst, siehst du was. Ja. Aber 2000 hast du so hochgeschossen und selbst Knaller waren langweilig gewesen. Es hat dann nur gerupst irgendwo. Nein, wir hatten ja auch ein paar kleine Kinder mit bei, ja. Mit denen wir dann knallen gewesen sind. Und da gab es eine lustige Begebenheit. Irgendwie einer von den Kindern hat Hardy einfach so einen Knaller in der Hand gedrückt. Und Hardy dachte, ah, komisch, gar keine Zündschnur dran, hat aber versucht anzuzünden und der ist sofort hochgegangen. Echt? Und da haben wir geguckt, das war so ein Pack, ich weiß nicht, was man auf den Boden legt, dann anzündet und dann. So mit mehreren kleinen Röhrchen. Ja, Knallfrösche. Ne? Genau, und der hat einfach ein Röhrchen abgemacht und ihm in die Hand gedrückt. Oh. Und Hardy wusste es natürlich okay. Nicht. Und dann also es ist keine Verletzten. Nein. Oh, sehr schön, sehr schön. Die Finger waren zwar schwarz danach. Sehr schön. Ja. Hat für sehr viel Humor gesorgt. Silvester. Ja, Julia nascht ja noch den Weihnachtsteller. Ja, der muss alle werden. Der muss alle werden, ja. Natürlich. Und sie steht erst auf, wenn der leer ist. Oh. Ja. Ich schieb dich dann auch rüber. Wir rollen sie dann auch rüber. Ja. So viel zum Silvester. Genau. Wie machen wir jetzt weiter? Weiß ich nicht. Wir hatten ja im letzten Blockcast den Jahresrückblick, Teil 1. Stimmt. Wollen wir den jetzt vorziehen oder. Na, was sagt denn die Uhr? Ungefähr. Ich meine. Ach so. Kann ich nicht lesen, ist kein Licht im Display. Wie ist. Warte mal, es kann nicht. Drück bloß nicht. Aber aufnehmen tut's noch, ne? Ja. Wir sind bei knapp 10 Minuten. Na, dann machen wir jetzt ganz schnell die ersten fürs Jahr und dann eine Pause. Das geht auch recht schnell, weil wir haben ja noch die letzten 6 Monate. Die ersten 6 hatten wir ja schon. Und ja, dann machen wir das zweiteilig. Machen wir einfach im Juli weiter. Jetzt haben wir so lange drüber diskutiert, wie wir es machen. Dann machen wir das jetzt. Dann legen wir jetzt einfach mal los. Okay, im Juli. Weißt du noch, was da war? Im Juli? Da hatten wir ein Jubiläum im Blockcast. Ein Jubiläum? Ach, du ja nicht. Du wolltest ja nicht. Du warst ja nicht dabei. Ach, da war eine Party? Du hast Geburtsvorbereitung gehabt. Ich hatte mit Dirk die 25. Folge. Ach. Ein kleines Jubiläum. Da war ich nicht dabei? Nein. Das ist ein Skandal. Nö, also ich fand's gar nicht so schlecht. Da würde ich mich ja selber für hassen. Ja. Nein, und was ich auch nicht schlecht fand, ich habe Axel mal beim Laufen zugeguckt. Mhm. Zwar beim zweiten Airport ran. Der war auch im Juli und... weiß noch, welchen Platz Axel hatte. Mhm. Jetzt kommt's. Platz 473 oder so. Nein, 353. Aber war doch nah dran, ne? Von wie viel? Ich weiß, habe ich beim letzten Mal auch schon 2000 oder so? Ich weiß es nicht. Ist doch gut. Also es also ist wirklich, war wirklich sehr gut und ja, war sehr kurzweilig. Das heißt, er ist nicht bei den ganzen Fußkranken mitgelaufen. Nein, die kamen alle zum Schluss. Ja, dann haben wir Tiere im Block gehabt. Und zwar haben wir von Maike die Ratten kennengelernt. René, greif nochmal zum Kühlschrank. Prosecco to go. Darf ich den trinken? Ist ja nicht meiner. Willst du schon gehen? Nein, nicht. Achso, du meinst, das ist the one for the road. Nee, ja, Maite. Machst du hier eigentlich Schleichwerbung während des Podcasts? Ich glaube, man darf jetzt so Produkte nennen, ohne dass es als Schleichwerbung eben ausgelegt wird. Sagt es mal einer ehemaligen Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. So, also Maite hat uns ihre Ratten gezeigt, Bobby und Joey. Mittlerweile gibt es den Joey leider nicht mehr, der ist verstorben. Aber sie hat schon neue, jetzt neulich erst... Gezüchtet? Nee, nicht gezüchtet, gekauft. Echt? Mal sehen, vielleicht hören wir davon noch was. Wenn jetzt irgendjemand Interesse an Ratten hat... Bobby nicht mehr so alleine. Nein, wir erzählen jetzt nichts. Nee, es gäbe die Möglichkeit wahrscheinlich im Frühjahr wieder, wenn jemand Ratten haben will, ich persönlich züchte nicht, aber ich kenne jemanden, der wird wahrscheinlich in dieser Zeit wieder Ratten züchten. Aha. Und dann hat man so die Wahl aus 50 Ratten. Muss man das nicht anmelden? Kann man einer Ratte das Leben retten? Ja, von den Ratten, das sind der Futtertiere, ne? Oh, war ja. Aber wenn jemand Interesse hat, dann kann er uns ja mal eine Mail schreiben. Ja. Nee, also da geht es ja nicht ums Essen, sondern um richtig süße Ratten. Angucken. Ja. Im Juli war Maite auch unterwegs. Er hat nämlich einen Reisebericht geschrieben, einen kurzen vom Kopenhagen-Ausflug. Siehst du, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Nein, es war auch nur ein Wochenende. So. Aber jetzt hat René das nächste Getränk. Prost, Stefan. Prost. Ob der noch gut ist? Enthält Sulfite. Ja, das... auch ein Energy-Drink. Auch ein Energy-Drink, ja. Kein Rhinos. Erzähl ruhig weiter. Ich soll weiter erzählen. Ja, im Juli sind wir jetzt im Prinzip durch. Da kommt jetzt der August, der nächste Monat. Sommer, und das sieht man auch an den Themen. Maite war nämlich Skifahren. Hat einen Skiausflug gemacht im Sommer. Und zwar im Snowtropolis in Senftenberg. Sehr empfehlenswert, wer gerne Ski fährt und da mal auf die Piste gehen will. In einer Halle war es, ne? Ja, in der Skihalle. Ja. Und passend zum Sommer, es gab auch ein riesiges Unwetter. Da hat Dirk auch drüber berichtet im Blog. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo es gestürmt und geregnet hat? Das war eine ganze Zeit lang letztes Jahr. Es war richtig heftig. Ja. Also wir standen hier teilweise nachts im Bett. Ja, das war, glaube ich, die Zeit, ne? Aber... Und was hat er da für einen Unwetterbericht? Naja, er hatte irgendwie von Fotos so von U-Bahnhöfen, die vollgelaufen waren und so. Bei uns im Blog? Ja. Aber er hatte auch dann das krasse Gegenteil, denn kurz darauf später hat er einen Bericht aus der Strandbar bei Superwetter veröffentlicht. Ich glaube, das werden wir jetzt öfter haben, ne? Die Jahre, dass das Wetter so extrem auseinander geht. Klimaerwärmung. Sag mal die beiden IDs. Das ist die 1487 und die 1486. Kann man im Blog eingeben, ne? Dann kommt man direkt auf den Beitrag. Ich denke schon, ja. Ja. Dann hatten wir ein Jubiläum auch im August. Und zwar haben wir den 100.000. Besucher begrüßt, den 100.000. Mittlerweile sind wir deutlich drüber. Ja. Aber es ist schon, das war, wie sagt man, der Break-Even. Genau, der Break-Even. Ja. Und im August, seitdem geht es uns finanziell auch sehr, sehr gut. Ja, deshalb haben wir uns jetzt auch neue Technik geleistet. Genau. Und im August gab es noch was, und zwar hat Sarah, unsere Bloggerin, die 10 Monate in Amerika war, eine Zusammenfassung ihrer Reise veröffentlicht und nochmal so kurz zusammengefasst, was ihr Amerika gebracht hat, was sie gelernt hat und wie gut sie es fand, weil ich glaube, sie war begeistert. Sarahs Beiträge empfehle ich übrigens jedem zuhörenden Teenager, der noch keine wirkliche Freizeitbeschäftigung hat und sich tagsüber langweilt und vielleicht den ganzen Tag vorm Rechner hängt oder vielleicht auf der Straße. Der sollte sich mal angucken, was als Teenager wirklich möglich ist. Langeweile hat Sarah gar nicht. Wenn man sich ein kleines bisschen dahinter klemmt. Also ich muss sagen, vor dem, was die Sarah macht, habe ich echt Respekt. Also sehr, sehr engagiert. Du brauchst ja nicht so blöde Gesten machen, das meine ich total ernst. Doch, also ich habe da auch voll den Respekt für. Ich grüße mal an der Stelle. Ja. Und dann haben wir einen neuen Erdenbürger gehabt. Das war die Lena. Genau. Ist im August auf die Welt gekommen. Die jetzt leider schon schläft. Die jetzt schon schläft, ja. Schon ist gut, weil es ist auf Realzeit 21.12 Uhr und René füllt die Chips nach. Ja, aber Lena ist ja nun auch ein Säugling und da ist ja, wäre ja 21.12 Uhr Schlafenszeit natürlich so besonders. Naja, heutzutage, ich meine, da kann man jetzt nochmal einen spannenden Actionfilm gucken mit Lena. Das würde ja nichts ausmachen, ne? Dann haben wir den September. Wir sind schon im September in unserem Jahresrückblick. Ja, das ist unser beidiger Geburtsmonat. Richtig, wir haben beide, sind beide Septemberkinder. Da haben halt nur die besten Leute. Doch ruhig. Auch wenn es uns immer schwerfällt, über die Lippen zu bringen. Wir sind beide Jungfrauen. Genau, das Sternzeichen, da kann man ja nichts für. Und der September hatte leider auch einen traurigen Anlass. Denn eigentlich hätte der Berlin-Marathon stattgefunden. Aber Axel war leider verletzt. Und somit konnte er nicht teilnehmen. Also der Berlin-Marathon hat stattgefunden, auch ohne Axel. Genau. Und Axel hat ja ein Startgeld bezahlt, ne? Mhm. Und da hat er sogar einen Teil dann wieder zurückbekommen. So ist es. Eigentlich eine faire Geste. Ja, was hat man da als Startgeld? Das waren irgendwie 30 Euro oder so. Steht ja alles im Blick. Aber wir wollen hoffen, dass es nächstes Jahr oder dieses Jahr, 2008, klappt, dass er da laufen kann. Ja. Genau. Ich glaube, er hat sogar am Neujahrslauf irgendwie mitgemacht am Brandenburger Tor. Jetzt im Januar? Ja, jetzt am Neujahr. Aha. Im Januar, Neujahr, verstehst du? Habe ich gar nichts im Blog gelesen? Nein, habe ich nur so erfahren. Da müssen wir nochmal Druck machen. Nochmal Druck ausüben. Also, wie gesagt, Axel, wir drücken dir die Daumen, dass du dieses Jahr ein paar erfolgreiche Läufe machen kannst. Ja. Und ohne gesundheitliche Probleme natürlich. Und Dirk und Maite haben sich wieder mal getroffen. Zwar bei der Pyronale. Die ist immer Anfang September, auch dieses Jahr. Und da gibt es schöne Bilder mit Feuerwerk. Ohne Nebel. Auf jeden Fall empfehlenswert im Beitrag 1520. Dirk hat auch noch was erlebt und zwar war Dirk erlebt er öfter mal was. Nur unendlich viel erlebt er. Dirk war bei der Popcom. Die war auch im September. Was ist das eigentlich? Ist es eine Musikmesse oder? Hat nichts mit Erotik zu tun. Es ist eine Musikmesse, genau. Ja. Und da sucht sich Dirk immer irgendeinen Künstler aus und da geht er in irgendwelche Clubs, glaube ich, oder Locations, wo die halt auflegen oder spielen. Ne? Die Popcom ist aber erstmalig in Berlin gewesen, wenn ich recht informiert bin. Nein, die war auch schon davor, glaube ich, in Berlin. Nee, ich glaube, die darf... Ja, ich glaube, 2006 hat Dirk auch schon von der Popcom berichtet. Ich meine so, irgendwann gehört zu haben, dass sie jetzt nach Berlin gekommen ist und die Leute, wo die vorher war, ich glaube auch Köln oder so die Ecke, waren nicht so hoch erfreut. Also ich glaube, die ist schon ein, zwei Jahre in Berlin, auf jeden Fall. Aber davor war... Ja, die wenn war, ihr es genau wisst, könnt ihr es ja mal kommentieren. Ne? Genau, so machen wir das. Ja. So, jetzt machen wir hier nicht, du bist ja schon das halbe Jahr... Richtig, durch. Dass Dirk bei der ISTAF war, zur 70. ISTAF, wieder mal als Helfer, das brauchen wir ja gar nicht mehr erwähnen. Die ISTAF ist jetzt immer wo? Im Berliner Olympiastadion, oder? Genau, ich kann mich noch erinnern, ich war auf der ISTAF. Ist schon lange da? Naja, ich war vor einigen Jahren mal bei der ISTAF, da war sie noch im Friedrich-Jahn-Sportpark. Aha. Ja. Und was ich sehr lustig fand, da war Lobinger, wie heißt der? Tim Lobinger? Tim Kai Lobinger. Lobinger? Tim Lobinger, Hochspringer, ne? Der war dort gewesen. Sind gerade irgendwelche fiebenden Geräusche? Hört ihr das auch? Ist es in deinem Kopf drin hier? Ja, das ist... Der Wasserhahn vielleicht? Nee, Keilriemen von dem Auto da draußen. Ach so. Eingefroren. Ja, nee, und der Tim Lobinger, der war halt dort gewesen und hinter uns saß ein schmachtender weiblicher Tim Lobinger-Fan und sie versuchte mit ihrer kleinen... Ich brauche jetzt nicht dazu sagen, dass sie ungefähr so breit war, wie Tim Lobinger hoch Julia ist. Julia hat gerade die Geste gemacht. Mehr breit als hoch. Genau, und die war aber, es war halt sehr niedlich, sie war absoluter Tim Lobinger-Fan und sie versuchte mit der Kamera auf alle möglichen Arten ein Bild von Tim Lobinger zu erhaschen. Sie fotografierte sich an der Vidi-Wall tot. Mhm. Ja, also war schon sehr, sehr lustig gewesen. Olle Tim. Timmy Lobinger. Ich fand den immer, der macht so einen arroganten Eindruck. Wo hat man den zuletzt gesehen? Springt der überhaupt noch hoch? Ja. Gut, noch ich aktiver. Ich habe den letztes Jahr irgendwo gesehen, ich würde nicht mehr wo. Aber er hat jetzt kurze Haare, glaube ich. Oh, stimmt, der hatte damals immer so lange Haare und Zopf. Vielleicht hat er deswegen so arrogant. Ich weiß nicht. Irgendwie war komisch. Ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht, genau. Ja, da sind wir ja schon mit dem ersten Teil fertig. Und wir hatten jetzt aufgrund unseres Pausensongs, wollten wir noch was vorziehen. Ja. Wie machen wir denn das jetzt? Ja, ihr habt ja sehr gemerkt, wir sind diesmal nicht auf dem Sonntag erschienen, sondern auf dem Donnerstag. Ja, da gehen wir am besten nachher nochmal im Detail drauf ein, warum wir das so machen. Und dann ziehen wir... Nee, eigentlich, heute ist doch gar nicht Donnerstag, heute ist doch Freitag. Der 11.1. Also jetzt, wo wir rauskommen. Ja. Also heute. Nicht Donnerstag. Heute ist Sonntag. Samstag. Samstag. Aber wir kommen ja schon ganz durcheinander. Also wir sind so zeitlos. Es ja, muss also das ist unser Erscheinungsdatum für diesen Podcast ist der 11. Der 11.1. Der 11.1. Und genau. Das hat einen Grund. Richtig. Denn und zwar? Es hat jemand Geburtstag. Ja. Ach. Die, und wer? Die Pizzi. Die Pizzi, genau. Pizzi. Da musst du vorsichtig sein, René. Ja. Du kennst es. Da hast du mal dir richtig Ärger eingehandelt. Jetzt muss ich mal zu meinem Telefon greifen. Erzähl mal weiter. Ich muss gucken, ob noch andere Leute den Geburtstag haben. Nicht, dass ich wieder Beschwerden bekomme. Ja, also Pizzi hat Geburtstag und da wollen wir ihr recht herzlich gratulieren. Darf man sagen, wie alt sie wird? Zu jung. Die Oblaten sind dick geworden. Ja, Julia hat jetzt in der linken und in der rechten Backe eine Oblate. In der Hand. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sie aussieht. Wie sie grinst. Ganz. Ach, ich weiß, ja, mach mal weiter mit Pizzi. Ja. Wir hatten einen kleinen Reim für Pizzi uns rausgesucht. Ja. Und den werde ich jetzt mal vortragen, ja. Also. Stefan hat aber sehr schönes im Internet gefunden. Er hat mir 3 zur Verfügung, also zur Wahl gestellt und bei dem musste ich am meisten schmunzeln. Deswegen hören wir jetzt, Stefan rezitiert einen Geburtstagsgruß an Pizzi. Happy Birthday, liebe Pizzi. Geburtstag ist schon wieder da, der gleiche Mist wie jedes Jahr. Alle kommen angerannt und schütteln dir wie blöd die Hand, küssen und umarmen dich, ach wie ist das fürchterlich. Alles Liebe zum Geburtstag. Ja, alles Gute, ja, Pizzi. Genau, alles Gute von uns zu deinem heutigen Geburtstag. Und es hat noch jemand Geburtstag, wo ich... Weiter so viel Schaffenskraft, auch im neuen Jahr. Neuen Lebensjahr. Ich weiß immer nicht, wie viel du da erzählen willst und ich habe Angst, dass du mich abwirkst, deswegen habe ich jetzt... Ja, jetzt darfst du. Ja. Ich hoffe, die Geburtstagsgrüße sind angekommen. Ich grüße den Coach der Berlin Bullets. Der hat Football. Geburtstag. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Und es hat Geburtstag... Jetzt können wir Julia mal wieder. So Julia, wer hat denn Geburtstag? Oh, es kann doch nur eine Verwandte sein. Eine Oma. Muss ja wieder eine Oma sein. Wo ihr wieder nicht wisst, wie alt die doch, ist. Doch, 80. Die wird 80. Die Runde, die Null sogar. Ja, genau, die ist 80 geworden. Und habt ihr schon angerufen? Na, die kommt. Nee, die hat ja erst noch Geburtstag. Das heißt, wenn wir rauskommen, hatte sie schon Geburtstag. Ach so. Ja. Verstehe. Genau, und die kommt her zu ihrem Geburtstag. Aus, weil sie Geschenke haben. Aus dem Wald, wollte ich sagen. Aus Thüringen. Aus Thüringen. Ja. Und, wollen wir jetzt anlässlich der Geburtstagskinder, es gibt natürlich noch tausend Geburtstagskinder. Die grüßen einfach alle. Die grüßen wir auch alle. Und wollen wir das Geburtstagsständchen mal einspielen, was ich vorbereitet habe? Genau, wir haben nämlich was rausgesucht und zwar von Bill Tastain. Nein, ich meinte ein anderes Ständchen noch. Ach, das? Wollen wir das einfach mal kurz. Okay, wir spielen es mal an. Wir werfen es mal kurz rein. Hat René sich nämlich ausgedacht? Ja, ich dachte, diesmal lege ich mal selber Hand an und da hören wir jetzt kurz rein. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hast du dir Mühe? Ja. Ein bisschen metrosexuell hast du gesagt, klingt das, ne? Nee, du hast gesagt, ich habe gesagt, es klingt schwul, aber es kann nicht so schlimm. Ja, und ich... Und es hat ja nichts mit metrosexuell. Ich wollte aber, dass es metrosexuell klingt. Ja. Weil das gerade total in ist. Hier, Imo, weißt du, wo man die Haare so im Gesicht hat, wo man dann nur so aussieht, so wie so ein Pirat, eine Augenhälfte guckt noch. Ja. Verstehe. Ich wollte halt einfach mal eine andere Rolle spielen. Boah, warum füßelst du jetzt hier mit mir? Ist das dein Bein? Das ist mein Bein, das ist nicht das Tischbein. Ja, gut, dann hören wir jetzt mal den Pausensong. Den Pausensong rein, der auch geburtstagstechnisch den wir widmen wollten. Definitiv, und zwar Party Girl von Bill Tastain. Also ich habe mit ihr noch nie gefeiert. Deswegen kann ich auch sagen, ob das hinhaut. Und vielleicht feiert sie ja mal mit uns. Ja. Prost. Ja, auf PC. Genau, auf PC. Und alleine. Ja, war doch ein beschwingter Song. Du sagtest eben, der passt doch wie die Faust ins Auge oder so. Richtig. Ich hab das nur mit einem Ohr gehört. Party, Party, Party. Ja. So, dann sind wir doch wieder drin. Ja, also immer schön feiern, PC. Ja, dann machen wir einfach weiter an der Stelle. Mit unserem Jahresrückblick. Ja, Teil 2. Und zwar sind wir jetzt beim Oktober, schon fast am Jahresende. Im Oktober ist bekanntlicherweise was? Erntedankfest? Auch, ja. Das Oktoberfest natürlich. Na. Erinnerst du dich an einen Blogbeitrag? Wann ist das Oktoberfest? Eigentlich im September, ich weiß. Immer Ende September. Ja, logisch. Aber das kann man als Berliner auch gar nicht wissen. Nein, aber wir haben einen Beitrag vom Oktoberfest auf Schloss Diedersdorf. Von Susanne. Da war sie nämlich, ja, nach langer Zeit mal wieder aktiv im Blog. War sie im Oktober auf dem Oktoberfest in Schloss wo? Schloss Diedersdorf. Schloss Kennst Diedersdorf? Du doch? Nee, kenn ich nicht. Brandenburg, Schloss Diedersdorf. Siehst du, sag ich doch. Ein Berliner oder ein Brandenburger muss nicht wissen, wann das Oktoberfest feiert. Früher konnte man sich das merken, als noch 1860 München in der ersten Liga gespielt hat. Da gab es nicht immer das Derby zur Oktoberfest. Weil es wird nämlich der Oktober angefeiert sozusagen. Also es wird reingefeiert im Oktober. Stimmt's wieder? Julia, kommt ja, Julia kommt ja auch nicht aus der Ecke. Wo kommt Julia her? Groß-Berlin. Ach, eine Berliner. Meine Familie kommt aus Thüringen. Ja. Naja, siehst du. Aber da feiert man kein Oktoberfest. Nein? Auch kein Karneval. Mehr als genug. Ja, also Oktoberfest, Beitrag 1556. Von Susanne mal wieder seit langem. Richtig, im Dürndl, guckt einfach rein, Hammerfoto. Hör doch auf, das ist doch jetzt nur zum Anlocken. Nein. Hör doch auf. Ja. Ich klapp gleich den Rechner auf und guck nach. Susanne im Dürndl? Definitiv, Hammer. Aber kein Foto von ihr, oder? Na, guck doch rein. Da sag mal, ist mir durch die Lappen gehangen oder wurde es nachträglich eingefügt? Sag mir doch mal die ID bitte. Beitrag 1556. Also schaut einfach nach, ja, Oktoberfest auf Schloss Diedersdorf. So, dann war noch was. Nicht München, sondern Rügendamm. Die Eröffnung des Rügendamms. Und wer war dabei? Na, wer wohl? Dirk. Richtig. Das weiß sogar ich, habe ich gelesen. Hm. Siehst du? Ich habe meinen Blog gelesen. Jüda liest nämlich den Blog. Und ich habe die Fotos mir angeguckt. Und sie sitzt jetzt übrigens die ganze Zeit beim Podcast dabei, weil sie, damit sie sich den nicht nochmal anhören muss. Ja, ist clever, ne? Aber wenn ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Einfach mal mit Zuschauern machen, klatscht doch mal. Ja, natürlich, wir haben noch ein paar Plätze. Also, wenn ihr Interesse habt, ist das überhaupt kein Problem. Jo, das passt doch. Also, wir haben noch ein paar Stühle. Können wir auch gerne mit Publikum aufnehmen. Ja, Rügendamm. Rügendamm. Große Eröffnung. Richtig, mit tollen Fotos. Wo ist der Rügendamm? Ja, auf Rügen wahrscheinlich. Ja, toll, die Berliner Straße ist auch nicht nur in Berlin. Nee, das ist mir schon klar, dass der auf Rügen ist. Ja. Dann liest er einfach nochmal Beitrag 15.6. Von wo geht denn das nach Rügen? Von Stralsund? Ich weiß gar nicht, wo es genau ist. Ja, siehst du. Aber da wurde eine Riesenbrücke richtig eröffnet. Um bei Damm denkt man sich ja auch ein bisschen was anderes. Es ist eine Aufklappbrücke, ne? Ist das wirklich eine Aufklappbrücke? War da nicht so, dass sie die, doch, weil die so voll war, dass sie die nicht runtergelassen haben? Es ist wirklich schon fast ein Jahr her. Ach nee, das ist ja mittlerweile Oktober. Das ist gerade mal 2 Monate her. Ja. Aber es ist so viel passiert wahrscheinlich in der Zeit. Es ist so viel passiert in der Zeit. Einfach nochmal nachlesen. Wo warst du denn im Oktober? Im Oktober? Festival of Lights. Ja, sehr, sehr schön, genau. Auch schöne Fotos. Berlin bei Nacht beleuchtet. Ja. Immer cool. War ein sehr schönes Erlebnis, was ich alleine freuen musste, weil wir ja keine Lust hatten mitzukommen. Keine Zeit bestimmt, der hatte geschäftlich zu tun. Nee, da war Lena. Noch. Ach ja, klar, okay, mit Baby ist das auch schlecht. Ja, und dann gab es auch eine traurige Nachricht im Oktober für Maite und für mich und vielleicht auch für dich. Unser geliebtes Kino Sojus hat zugemacht. Ich war ehrlich gesagt nur einmal da. Da hatte der Kinofilm nur 50 Cent gekostet. Ja. Oder 1 Euro, ne? Ja, mittlerweile hatten sie dann auch aktuelle Filme gezeigt, die dann teurer waren, aber trotzdem war es halt ein sehr beliebtes, günstiges Kino quasi. Ne? War in Ost-Berlin damals, ne? Eins der wahrscheinlich auch der besten Kinos. Ja, war sehr beliebt. Also es gab noch das Kino Vorwärts. Und warum heißt das Kino Sojus? Und warum es Sojus heißt? Ja. Wahrscheinlich zu Ehren des russischen Sputniks, Sojus. Das liegt ja an der Allee der Kosmonauten. Ach so, meinst du, das haben sie sich dabei gedacht? Also es gibt da irgendwie Zusammenhang. Also, ja, es gibt ja auch das Kino Kosmos. Ja. Hat Sojus alles Sinn. Ein Sternsystem. Ja. Und der Saturn ist ja auch nicht weit. Am Alex. Ja. Da habe ich übrigens gelesen, mal so nebenbei, ja, nachdem jetzt das Alexa eröffnet wurde, das riesen Shopping Center. Die bauen ja schon das nächste dann, ne? Ja, und zwar Mitte. Also die Mitte. Ein Handelszentrum. Da kommt der größte Saturn in Europa her. Echt? Das ist alles schon der größte. Ist ja der Hammer. Ja. Und da haben wir doch im Alex, im Kaufhof ist doch schon ein riesen Saturn. Ne, der macht dann bestimmt dich. Oder der Ladenfläche ohne Ende frei. Wie machen die das ja? Und zum Alexa kann ich sagen, ich bin ja heute aufgrund meiner Altpapiersammelaktion mit Rudi dort vorbeigefahren und der erzählte mir, dass die Belieferungseingänge so blöd sind, dass du, wenn du Mac Paper und Co. beliefern willst, was er gemacht hat, durch dieses ganze Alexa laufen musst, weil der Liefereingang ist nur einer, der ist an dem einen Ende. Und dann musst du durch das ganze Alexa laufen und Mac Paper. Das ist cool. Ja. Schlecht koordiniert. Genau, und gerade bei den Öffnungszeiten, wo es eröffnet hatte, musste keiner, wo sich die Wege, wie man dann aus der Lieferzone überhaupt ins Alexa reinkommt. Ja, ja, ich war noch nie da. Du warst noch nie da? Im Alexa? Nö, was soll ich? Was? Was soll ich denn im Alexa? Was machst du morgen? Morgen ist Sonntag. Ach, da hat es vielleicht auch auf, ja, stimmt. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Kinder City. Doch, ich glaube es. Die Kinder City. Morgen ist in einigen Geschäften Verkaufsoffen. Verkehrsoffen. Verkehrsoffen. Nee, das war jetzt woanders, wo Verkehrs. Okay, stimmt, alles habe ich verwechselt. Das sind die Geschäfte, wo die Lampe im Da Bett fahren wir nachher noch hin, ne? Ja. Du warst echt noch nie im Alexa. Also. Was soll ich? Habe ich da was verpasst? Natürlich, das ist eine Berliner Sehenswürdigkeit. Das ist eine. Ey, wir haben bestimmt mit der S-Bahn hunderte vorbei, von Hörer, die sich einen Arsch aufreißen würden, um ins Alexa zu kommen, die sich aber erst eine ICE-Karte holen müssten dafür. Ja. Also mich zieht er, was soll ich denn da? Also ist ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die da gerne mal hin wollten. Die da arbeiten, für die ist ein Schlag ins Gesicht, dass ich da nicht hinkommen will. Ja. Da ist übrigens auch eine Teddybär-Fabrik. Habe ich gehört, habe ich auch gelesen im Blog. Stimmt, stand im Blog. Ja. Ja. Im November, um mal jetzt wieder aus Berlin rauszukommen, ja. Ganz weit weg, Venezuela, Top-Reisebericht. Mitten im November. Ja. Ein sonniger Bericht mitten im November. Genau, in vier Teilen von Maite zusammengetragen. Maite und Leo unter Palmen, während es hier den ersten Schnee gab. Für alle, die Fernweh haben. Ja. Eine Menge außergewöhnlicher Tierarten und Pflanzenarten. Ich erinnere mich an den Fettschwalm. Wie sagt man? Was? Fettschwalm. Dieser Vogel. Der eine Ort war noch cool. Weißt du noch, wie der hieß? Nee. Ich weiß nicht, mit Vici und was. Siehst du, wir können jetzt nicht mehr schummeln. Wir produzieren nämlich heute ohne Rechner an. Richtig, wir können nicht nachgucken. Ja. Schaut einfach nochmal in den ersten Beitrag, und zwar 1576, der erste Teil des Reiseberichts. Und da ist auch der Rest verlinkt. Genau. Ja, und dann sind wir ja schon beim Dezember. Das ist ja fast rum. Da gab es sportlich gesehen was Historisches und da hat der Dirk von berichtet. Und zwar Basketball. Da gab es nämlich den höchsten Sieg, der jemals in einem Europacup-Spiel erzielt wurde. 141 zu 127. Basketball. Von Alba Berlin gegen Bosna mit ganz vielen Verlängerungen. Und Dirk war dabei. Ich glaube, er hat mittlerweile auch ein T-Shirt, wo das draufsteht. Ja. Aber damit kann wahrscheinlich nur ein, was steht da drauf? Ich war dabei. Und dann ist das Ergebnis. Genau. Ja, da kann aber wahrscheinlich nur ein Insider was mit anfangen. Also wenn ich jemanden sehen würde mit einem T-Shirt. Ein Basketballfilm. Ich war dabei. 114 durch 287. Denkst du, Mathe, Abi, alles klar. Ja, alles klar. Hm. Das war die Prüfungsaufgabe, an der er gescheitert ist. So ungefähr. Ich war dabei, aber hab's nicht geschafft. Nein. Und du hast im Dezember noch von deiner Weihnachtsfeier berichtet. Genau. Sehr ausführlich. War es zu ausführlich? Es klang jetzt so kritisch. Nö, nee, war doch okay. Ja. Man hat mal Hannover kennengelernt. Genau. Hannover ist übrigens, habe ich festgestellt, der Nabel der Welt. Ja, und Hannover ist, war das Hannover? Ist eine von drei Städten, die jetzt schon die Umweltzone haben. Ach so? War das Hannover? Weiß ich nicht. Köln, Berlin und Hannover. Würde ich sagen. Ah. So, wir hören noch Musik. Ja, Leo hat sich gerade richtig laut Musik angemacht. Richtig. Ja. Da ist eine Mietminderung fertig. Ja. Genau. So ist das. Aber, ja, damit sind wir ja durch mit eurem Jahresrückblick. Das ging ja schnell. Ja. Ja, man merkt schon, am Jahresende haben die Leute mehr mit Weihnachten zu tun, Geschenke kaufen. Und da ist dann weniger Zeit für den Blog, was natürlich auch verständlich ist. Aber es kommt jetzt wieder. Genau, ich denke auch, dass es sich im Sommer wieder füllen wird mit Erlebnissen. Ja. Ja. Und ich fand, Weihnachten war recht schnell vorbei, Lisa, kann das sein? Also bei mir sowieso. Wie gesagt, die Vorweihnachtszeit, die beschränkte sich ja bei uns vom 23. bis zum 24. Dezember. Mhm. Und also es ging dann wirklich ratzfatz. Und weil unser Weihnachten so schnell verging, hat Julias Mutter uns angeboten, nochmal zu feiern. Nicht zu feiern, sondern nochmal eine Gans zu essen. Sie hat nochmal eine Gans geholt und wir werden jetzt irgendwie dieses Gansessen ein zweites Mal etwas ruhiger wieder nachholen. Wiederholen. Etwas besinnlicher. Ja. Er macht es noch, solange es draußen dunkel ist. Damit auch Weihnachtsstimmung kommt. Ja, nee, Weihnachtsstimmung muss nicht unbedingt sein, aber. Also mich kannst du damit jagen mit einer Gans. Weil ich bin da nicht so. Ne, wir hatten ja eigentlich übrigens, jetzt weiß ich, was dieses Knarren ist. Ja. Wer muss mal abnehmen? nee. Der Tisch knarrt. Wir hatten ja eigentlich vor heute bei der Aufnahme den Weihnachtsbaum, der da drüben noch vor sich. Ja, der sieht sehr schick aus. Steht, eigentlich wollten wir den ja heute zusammen abschneiden. Ja, wollen wir ihn aus dem Fenster werfen? Nee, wir müssten schon vorher die Kugeln abnehmen, weil wir die nächstes Jahr benutzen wollen. Oh. Deinen Weihnachtsbaum kann man sicherlich einfach in eine Kiste tun, ne? Ich hab gar keinen. Ah, du hast gar keinen. Ich hab heute übrigens auch mein Weihnachtszeug weggeholt. Echt? Ja, also. Die Lichterkette hängt aber noch. Ich werde es morgen machen. Morgen ist ja Heiligen Drei Könige. Ja, dann ist es ja endlich wieder. Traditionell, am 6. Januar schmeißt man den einfach fort. Und wirfst du dann auf die Straße oder wie machst du das? Stellst du einfach unten hin? Ich trage den runter. Obwohl, nee, ich werde den runterwerfen. Wir haben es letztes Jahr auch so gemacht. Ja, weil der Weg nach unten ist nicht so weit. Verstehe. Und bevor ich damit durch die Wohnung laufe. Ja, wir werden einfach runter aus dem. Da du zersägst ihn, machst den Kleinen in eine Kiste und dann. Ja, ja, genau. Stellst ihn vor die Tür. Ja. Ja, nicht schlecht. Dann sind wir ja also mit dem Rückblick soweit durch. Ja, das war schon eine sehr gute erste Sendung, fand ich. Zweite. Aber nein, das ist die erste im neuen Jahr. Ach so, das ist ja auch eigentlich ein Jubiläum. Eigentlich also schon. Feiern kann man alles. Folge 39. Und dieses Jahr hat sich ja einiges geändert, ne? Wusstest du, dass wir seit diesem Jahr alle verdächtig sind? Ja, sind doch schon immer. Ja, aber dieses Jahr sind wir vom Staat verdächtigt. Automatisch. Automatisch. Einfach so. Man kommt zur Welt und ist verdächtig. Genau. Du bist schuld. Ja. Ist schon ein komisches Gefühl. Ja. Schuld zu sein, ohne zu wissen, woran. Ja, Hintergrund ist die Vorratsdatenspeicherung, die ja jetzt gesetzlich. Na, zumindest gilt es jetzt ab seit 1. Januar, ne? Dass irgendwie alle Verbindungsdaten länger gespeichert werden, ein halbes Jahr oder so. Mit wem ihr telefoniert und mit wem ihr e-mailt, das wird alles gespeichert. Also man ist nicht zu verwechseln damit, die Inhalte werden natürlich nicht gespeichert. Also was man telefoniert, das ist geheim. Alles noch geheim, aber mit wem man telefoniert, ist schon nicht mehr geheim. Also? Stefan, die Bundesregierung weiß, dass wir gestern und heute telefoniert haben miteinander. Ja. Erstaunlich, dass hier keiner ist. Ja. War wahrscheinlich nicht verdächtig genug. Ja, wir haben Stühle frei. Also wie gesagt, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ja. So ist es. Da könnt ihr euch nämlich auch die Inhalte anhören. Frau Merkel und Herr Schäuble sind heute nicht erschienen. Also Frau Merkel würde ich gerne hier haben. Ja. Weil Frau Merkel uns ja den Schub in die Süddeutsche Zeitung ermöglicht hat. Definitiv, da können wir uns mal bedanken. Kaufen wir auch ein paar Blümchen, ne? Jo. So viel Geld haben wir dann noch. Also es hat jetzt keinen politischen Hintergrund, dass wir Frau Merkel einladen würden. Vielleicht könnte man von Frau Merkel auch den einen oder anderen Schminktipp als Frau erfahren oder. Ja. Ja, wir haben ja auch Julia, reicht ja auch. Gut, genug gemerkelt. Genug gelabert. Und damit würde ich sagen, sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Genau. Der nächste Blog hast in 2 Wochen. Schaut einfach im Blog. Können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen? Ja. Also wir haben jetzt zukünftig vor, immer samstags die Aufzeichnung zu, also alle 2 Wochen samstags die Aufzeichnung zu machen. Und dann im Laufe der folgenden Woche. Zusammen, Stefan und ich zusammen. Wir werden es jetzt anfänglich, solange die Temperatur draußen noch so niedrig ist, in warmen Räumen, mit geschlossenen Fenstern. Genau. Wahrscheinlich vorzugsweise in meinen Wohnräumlichkeiten. Du kannst auch mal zu mir kommen. Ja, müssen wir gucken. Aber wir treffen uns an einem neutralen Ort, weißt du? Genau, und wir haben dann auf lange Sicht vor, dann auch mal quasi on the road, irgendwo auf unter Straße, den Menschen, unterm Volk. Unterm Volk, unter Normalbürger. Unter Verdächtigen. Unter Verdächtigen, genau. Zusammen unter Verdächtigen diesen Podcast aufzuzeichnen. Ja. Und ja, wir hoffen, dass die Tonqualität jetzt sich ein bisschen verbessert hat. Achso, und das hat natürlich dann zur Folge, wenn wir samstags aufzeichnen, dass wir, weil wir noch ein bisschen Post-Production haben, das heißt, wir bearbeiten den Podcast noch, also, dass wir nicht R und Ö sagen, hängt nicht damit zusammen, dass das rausgeschnitten wird, also sowas nehmen wir nicht raus, aber, ja, genau. Und deswegen kommen wir, würden wir dann quasi in der Mitte der Woche erscheinen zukünftig. Mhm. Ihr könnt ja mal euer Feedback dazu abgeben, was ihr davon haltet. Also wir würden dann nicht mal am Sonntag rauskommen, sondern am Mittwoch oder Donnerstag. Und ja, vielleicht passt euch das ja ganz gut in den Kram. Und wir werden dann auch wieder versuchen, auf die 20 Minuten zu kommen. Ja, diese und die letzte Folge, das war mal eine Ausnahme wegen dem Jahresrückblick. Der zieht sich halt etwas hin, aber ab nächste Folge wieder normale Zeit. Genau, also sagt uns einfach, was ihr davon haltet. Genau. schreibt uns. Und da wären wir schon bei den Kontaktmöglichkeiten, und die René am Kopf hat. Stefan dreht mir schon den Zettel rüber. Gut, dass ich immer alles aufschreibe. So, also, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an blog@juwa.de. Ihr könnt das Kontaktformular nutzen auf der Website unter blog.juwa.de. Ihr könnt einen Kommentar auf diesen Beitrag abgeben, auch unter blog.juwa.de. Und ihr habt die Möglichkeit, uns anzurufen unter der Telefonnummer 030 202 368 03. Ist ein ganz normales Ortsgespräch, wer eine Flatrate hat, den kostet es nichts. Ja, ansonsten kennt ihr die Kosten, ja, habt ihr selber im Kopf. Ihr ruft ja bestimmt öfter mal die Mami oder den Papi an. Ja, und ihr habt auch die Möglichkeit, uns kostenlos auf die Mailbox zu sprechen. Dazu geht ihr auf die Webseite blog.juwa.de, drückt auf Kontaktmöglichkeiten rechts und da ist ein Kundentelefonnummer, da klickt ihr drauf und dann werdet ihr, wenn ihr eure Telefonnummer eingebt, mittels GoYellow angerufen und mit unserer Mailbox verbunden. Das müssen wir übrigens mal testen. Ob das noch geht. Ob das, noch geht. Ob das auch 2008 noch geht. Genau, eigentlich könnte das mal einer unserer Zuhörer könnte das mal testen. Vielleicht ruft deshalb keiner. Ja. Ah, das geht schon. Ja, also ihr könnt euch ja mal ein Zeug legen und das testen, genau. Und wir schicken euch dann auch eine Autogrammkarte oder sowas zu. Das kriegen wir hin. Ja. Na gut. Ja, dann wollen wir es nicht weiter in die Länge ziehen. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Runterladen und hoffen, dass ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Zwei Wochen. In zwei Wochen, genau. Wenn nicht noch ein Black Stories Podcast zwischendurch kommt. Wir werden sehen. Einfach immer mal im Blog schauen. Auf der rechten Seite in der Sidebar steht der Countdown immer. Oder einfach per RSS-Feed mal den Blog abonnieren. Zum Beispiel immer auf dem neuesten Stand. Genau. Also, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Prost. Party, Party, Party. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.